Hallo und herzlich willkommen zu Achtelfinale. Der ultimative Showdown. 16 Dinge, Personen, Sachen treten gegeneinander an. Erlebt mit, wie in diesem ultimativen Showdown es nur einen Sieger geben kann. Und nun geht es los. Gefällt euch dieses Format? Dann schreibt uns. Wir sind schon gespannt, was ihr davon denkt. Und nun, viel Spaß! Achtelfinale! Und herzlich willkommen wieder zu Achtelfinale, wo 16 verschiedene Dinge, Gegenstände, Personen in verschiedensten Kategorien aufeinanderprallen. Gegenstände? Ja, vielleicht sind es auch Gegenstände. Jürgen Gegenstände und gesagt. Dominik diskutieren aus, welche der beiden gewinnt und, weil wir gerade kein Live-Publikum haben, bestimmt dann ich, wer da schön argumentiert hat, beziehungsweise für wen sich entschieden wird, wer diese Runde gewinnt. Und mein Headset hat mir gerade gesagt, dass die Batterie gleich aus ist, nicht wundern. Im Zweifel hat der Jürgen einfach das Argument gewonnen. Sehr gut. Aber liebe Leute, ich versuche ja immer ein gewisses Motto, um so eine Sendung als Rahmen zu setzen. Das heißt, das letzte Mal hatte ich ja eine Fernsehsendung, aus der die verschiedenen Personen waren. Und auch diesmal handelt es sich bei den Sachen, über die wir diskutieren, beziehungsweise den Dingen, handelt es sich um Personen der Zeitgeschichte. Aber um ganz spezielle. Und vielleicht kommt ihr drauf, wenn ich folgenden Audioclip einspiele und ruft einfach rein, wenn ihr zufällig wisst, wo das her ist. Das ist irgendein oldschool Computerspiel. Ja, aber habt ihr schon eine Ahnung, was es ist? Loom. Nein. Ich kenne es. Ist das Civilization? Ja, richtig. Es ist das Intro von Civilization. Das ist jetzt witzig, weil ich das in 99,999% der Fälle das Intro übersprungen habe. Genau. Und mir eingebildet habe, wenn man das mit einer bestimmten Tastenkombination macht, dann kriegt man am Anfang zwei Siedler. Aber es war einfach ein Zufallsgenerator. Manchmal hat man zwei Siedler bekommen am Anfang. Das ist aber schon ein krasser Vorteil gewesen tatsächlich. Ja. Fantastisch. Wer jetzt Civilization nicht kennt, kein Problem. Ihr spielt in diesem Spiel eine Art Entität, die repräsentiert wird von einer berühmten Persönlichkeit der Geschichte. Und genau diese Persönlichkeiten habe ich mir hier jetzt rausgepickt. Und mit Entität meinst du Land? Das ist in der Regel eine Nation, ist vielleicht der bessere Begriff. Genau, also es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig für uns. Wichtig ist, in diesem Spiel gab es 15 verschiedene Persönlichkeiten, aus denen man eine auswählen konnte, und die anderen traf man dann in der Regel im Verlauf des Spiels. Ich habe diese 15 ausgewählt und habe sie mit einer weiteren Persönlichkeit aufgestockt. Das heißt, die treffen jetzt aufeinander und vielleicht findet ihr auch raus, welche Person ich noch dazu geschummelt habe. Das ist ein interessantes Quiz, aber Dominik, das sollte doch drin sein. Du hast geschummelt? Ja. Yeah. Du hast nachgeguckt jetzt. Ach komm. Nein. Was? Nein. Sag mal, dafür gibt es keine extra Tastatur gehört. Aber es treten in der ersten Runde gegeneinander an. Ich brauche ein bisschen Trommelwirbel hier. Ach so. Es treten an gegeneinander. Abraham Lincoln, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er war dabei. Lincoln führte die Vereinigten Staaten durch den Bürgerkrieg. Oft verbindet man heute Lincoln mit der Emanzipation von versklavten Menschen in den USA, der Wiener Vereinigung nach dem Bürgerkrieg. Oder mit dem Auto. Ich finde es auch schön, dass du jetzt bei Lincoln und in dieser Iteration als Gefühl hast, dass du erklären musst, was er getan hat, wo du bisher noch nie jemanden erklärt hast. Ja, ich habe mir das zu Herzen genommen. Und der tritt an gegen Alexander der Große. Alexander der Große, expansionistischer König von Makedonien. Wiewohl kaum einer vor ihm, führte er seine Kriege zu einem enormen Ausbreitung seines Reiches. Mit seinem Regierungsantritt begann auch das Zeitalter des Hellenismus. Boah, war Alexander der Große, war aber nicht in Civilization, oder? Doch, doch. Doch, echt? Also, Alexander der Große. Vielleicht also habe ich noch reingeschummelt. Nicht in eins. So, irgendwann später. Also, wir reden wirklich von Civilization 1. Ja, ja. Und echt? Die beiden treten natürlich an in eine Kategorie. Wer von beiden wäre der Hit auf jedem JunggesellInnenabschied? Und mit welcher Sache und Nummer? Dominik, du darfst anfangen. Abraham Lincoln wäre der Hit, weil tatsächlich ich die Tage erst gelesen habe, dass der ganz gut bei den Ladies angekommen ist, obwohl er, was viele nicht wissen, eine recht hohe Stimme hatte. Ich finde es vor allen Dingen auch schön, dass er ob seines großen Selbstvertrauens trotzdem nicht gegen guten Rat, wie nennt man das, sich gestellt hat, weil sein berühmter Bart war quasi etwas, wo ihm ein kleines Kind dazu geraten hat. Die hat ihn angeschrieben, hat gemeint, dass er doch viel besser aussehen würde, wenn er sich einen dichten Bart stehen lassen würde. Und deswegen würde ich sagen, Abraham Lincoln und die Sache, bei dem die er quasi anstupsen würde, ist Bartpflege. Beim Junggesellenabschied. Du glaubst jetzt, dass du, weil du Kinder ins Spiel bringst, jetzt hier irgendwie Sympathiepunkte sammeln kannst, aber bei Abraham Lincoln ist tatsächlich, was wenige wissen, die Stimme so hoch und damit ist er allen total auf den Keks gegangen und außerdem hat er immer alte Anekdoten erzählt und deswegen haben die irgendwann gesagt, ey Lincoln, deine Geschichten haben so einen Bart und deswegen hat er sich, damit das passt, irgendwann mal einen Bart stehen lassen und den will kein Mensch, will den auf einem Junggesellenabschied dabei haben. Alexander den Großen, das ist so der typische, weißt, ey komm Jungs, wir gehen jetzt davon in den Club und reißen mal so richtig die Bude ab. Ja, der war, wo der war, war Action, der hat sich auch mal, also den dürft ihr euch gerne vorstellen, so ein bisschen wie He-Man, so vom Körperbau her, von der Statur her, der hat sich dann auch immer so das Hemd aufgerissen und der hat dafür gesorgt, dass dann so ein Junggesellenabschied auch so ein bisschen, dass er so ein bisschen attraktiv auch für, weißt, Damen drumherum und so. Von daher, die Lage, die Sache ist klar. Da würde ich mich tatsächlich an der Stelle für Alexander den Großen entscheiden, denn da, finde ich, zählt einfach das Argument des gelungenen JunggesellInnenabschieds deutlich mehr. Ich gebe zu, dass ich auf halbem Wege vergessen hatte, für was ich eigentlich argumentiere. Mach dir nicht. Es treten an. Kleopatra die siebte Philopator, die letzte Königin des hellenistischen Ptolemäerreichs und zugleich letzte weibliche Pharao Ägyptens, gegen Friedrich II., alias der alte Fritz, König von Preußen, Markgraf von Brandenburg und Kurfürst des Heiligen Römischen Reichs. Friedrich gilt als Repräsentant des aufgeklärten Absolutismus. Er sah sich selbst als erster Diener des Staates, schaffte Folter ab und forcierte den Sache, die ich gerade nicht lesen kann. Geil. Den Ausbau des Bildungssystems. Vielen Dank. Hier. So. Was soll man finden? Wie lautet die Frage, Philipp? Ja. Also, Kleopatra gegen Friedrich und sie treten an in folgende Kategorie. Wer der beiden hätte ein Produkt bei Goethe verdient und welches wäre das? Bei was? Goethe. Goethe ist ein auch aus Ärzte-Songs bekannter Hersteller von so Sammelkrams. Oft ein bisschen hochwertiges Zeug, aber ich sag mal von, ja, ich sag mal diversem Ruf. Die machen sowas wie eine Gedenkmünze für XY aus Gold oder eine Telefonkarte zum Jubiläum von XYZ. Du kriegst den Punkt, Jürgen. Ich möchte jetzt wirklich gerne mal erstmal mein Case, du wirst ihn mir freiwillig geben, auch nachdem okay, ich also ausgeredet habe. Jürgen fängt like auch an. Wir machen hier mehr Abwechslung, Jürgen fängt wieder an. Vom alten Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. So ist zum Beispiel nicht bekannt, dass er die Bratkartoffel erfand. Drum heißen sie, das ist kein Witz, Pommes Fritz. Ja, das ist meine Antwort. Ja. Ich wusste vorher schon, dass ich verlieren würde und ich mach's wie bei 8 Mile am Schluss und versuch's erst gar nicht. Ja, das ist natürlich, das hättest du leicht heimfahren können, aber ohne einen wirklichen Schlagabtausch. Keine Ahnung, was so ein Gödel-Ding allein ist, so kein Plan. Ja. Gewinnt natürlich hier dann Friedrich der Zweite. Es treten als nächstes an Ramses. Ramses der Zweite, alias auch der Große, regierte Ägypten für 66 Jahre und ist damit einer der am längsten amtierenden Staatsoberhäupter des alten Ägypten. Also es gab ja nicht Ramses und Kleopatra in Zivilisation. Ägypten blühte unter seiner Herrschaft wirtschaftlich und kulturell auf. Seine Diplomatie sorgte für fast 50 Jahre Frieden mit den Nachbarn. Kontrast könnte hier ja kaum größer sein, gegen Genghis Khan. Heereiter, immer weiter. Genghis Khan war Begründer des Mongolischen Reichs. Er vereinte mongolische Stämme und eroberte weitere Teile Zentralasiens und Nordchinas. Zwei Generationen nach ihm zerfiel sein geschaffenes gigantisches Reich. Geht euch das auch so, dass wenn ihr heute hört, er war Gründer, dann denkt ihr irgendwie so an Angel-Investoren und Startup-Money und Rounds und keine Ahnung? Ja, oder bin das nur ich? Das bist in dem Fall nur. Man startet halt selten Reiche heutzutage. So, das ist halt ein bisschen das Ding. So, ja. In our lifetime ist das nicht mehr so das Ding. So, deswegen. Also. Wann ist das eigentlich aus der Mode gekommen? Gute Frage. Echt eine berechtigte Frage, so. Gucken wir mal, aber wo den Ramses und Genghis Khan gegeneinander antreten. In der folgenden Kategorie: Welche von beiden hat eine geheime Leidenschaft, die ihr teilt? Also jeweils du, der da argumentiert jetzt. Und anfangen darf wieder Dominik. Wow, das ist ein weites Feld. Ja, Genghis Khan und ich haben so viel gemeinsam. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schneidet ihr euch kleine Muster in die Brusthaare? Ich habe keine Brusthaare, das weißt du ganz genau, du. Das meiner ist das Kerl. Daran. Also ich glaube, dass tatsächlich Genghis Khan und ich eine Sache gemeinsam haben, das viele auch nicht wissen. Wir zerquetschen unsere Feinde, wenn es drauf ankommt. Oh, und wow. Wir schleifen dann den Boden, auf dem sie quasi gefallen sind, damit nie wieder was wächst da. Und schleifen. Was haben die gemacht? Die haben das so irgendwie so den Boden gesalzen oder so. Dann bohnen wir noch ein bisschen und dann kehren wir zusammen und machen, dass es schön ausschaut. Also ich habe wirklich, ich habe überlegt, so ist der obvious win für den Kollegen Khan wäre gewesen, dass man Pferde mag, aber ich verrate zwar meiner Tochter nicht, aber ich bin nicht der größte Pferdefreund. Also ich habe deinen Case jetzt zwar nicht verstanden, aber das Schöne ist, Protégé ist in Ägypten, da ist sowieso viel zu heiß, als dass da irgendwas wächst und das ist tatsächlich auch die geheime Leidenschaft, die ich mit Ramses teile. Der ging einfach bei strahlendem Sonnenschein nicht so gerne raus. Der war dann lieber ein bisschen im Schatten in seiner Pyramide war er dann später erst gesessen, aber der hat sich dann ein bisschen in seiner Bude verkrochen und hat sich gedacht, ach nee, heute hat es 45 Grad draußen, Also Moment, also genau. Das Argument ist, Genghis Khan hat mit dir, Dominik, gemeinsam das Boden sauber gemacht. Der Boden sauber gemacht wird und Ramses hat mit Dominik gemeinsam, dass sie beide wohl angeblich bei schönem Wetter nicht rausgehen. Mit Jürgen, aber danke. Mit Jürgen, Entschuldigung. Das sind natürlich beides sehr compellinge Argumente. Ehrlich gesagt, ich würde jetzt hier gerne ein Publikum entscheiden lassen, aber da ich dieses nicht habe, würde ich sagen, ja, ach ja, die Feinde, die traue ich Dominik in der Praxis mehr zu, als dass Jürgen untätig ist. Deswegen lasse ich hier Genghis Khan. Von untätig war nicht die Rede. Ich glaube eher, dass Dominik Feinde hat, als dass Jürgen faul ist. Es treten in der nächsten Runde an Julius Cäsar, der Julius der Cäsar. Benannt nach dem gleichnamigen Salat und der gleichnamigen Schwester, Referenz an die alte A-Folge, war römischer Staatsmann, Feldherr, Autor. Sein Wirken führte zum Ende der Römischen Republik und zu einer Monokratie. Tritt an gegen Mao Zedong. Ich muss euch jetzt schon mal kurz warnen, bei mir werden hier wahrscheinlich gleich die Rollos runtergehen und ich will nur, dass ihr wisst, mir geht's gut und es passiert mir nichts, das auch wenn es jetzt hier laut wird. Mao Zedong rief 1949 die Volksrepublik China aus und wurde deren erster Staatspräsident. Er machte China zu einem Einparteienstaat und führte den großen Sprung nach vorn durch mit bekannten Ergebnissen. Also Cäsar gegen Mao Zedong in folgender Kategorie. Wer von den beiden würde eher an eurem jeweiligen Wohnort als Bürgermeister gewählt werden und mit welchem Slogan? Also wir müssen das Achtelfinale als erstes machen bei einer Aufnahme. Ich merke richtig, dass ich nicht mehr die Imagination, weil wir können ja, also bei diesen Kategorien und diesen Leuten kann ich auf keinerlei wissen, sondern muss sich ja komplett innerhalb kürzester Zeit was ausdenken. Ja. Und das, da merke ich richtig, dass wir da jetzt die Energie dazu fehlt. Also werde ich jetzt einfach komplett. Aber vielleicht kommt dir entgegen, dass Jürgen anfangen muss. Ja. Ich muss auch noch anfangen. Ja. Jetzt geht's aber los. Julius Cäsar gegen Mao Zedong. Welcher Slogan? Und wer wäre eher Bürgermeister bei euch? Also natürlich wäre mir schon irgendwie der Julius etwas näher. Der würde, glaube ich, etwas unauffälliger sich in die Gemeinde integrieren als Mao Zedong. No offense. Aber er hätte auch so ein bisschen dieses Altehrwürdige, das so ein Bürgermeister hat. Bei dem Slogan, da stehe ich gerade noch ein bisschen, da muss ich gerade noch kurz drüber nachdenken. Ich glaube, er würde sich hauptsächlich für den Straßenbau einsetzen. Das ist so ein Thema, für das konnte Julius Cäsar sich begeistern. Ich glaube, es wäre irgendwie sowas. Was haben die Römer jemals für uns getan? Wir bauen die Straßen für die Zukunft oder so. Das wäre irgendwie sowas Optimistisches, nach vorne gerichtete, auf eine lange Regentschaft hindeutend. Und es ging um Straßen. Ja, verstehe. Dominik, was wäre deine Wahl? Also meine Wahl ist ja offensichtlich Mao Zedong. Und was wenige wissen ist, dass wir eine der wenigen von der Linke geführten Dörfer in ganz Bayern sind. Also es ist tatsächlich witzig, dass du mir halt diese Frage stellst, weil es very obvious, tatsächlich musste Mao Zedong bei uns im Dorf nur sagen, weiter wie bisher, hat auch alles gut funktioniert. Ich hätte mir so gewünscht, dass du jetzt sagst, was wenige wissen, Mao Zedong hat es Mao Mao erfunden, aber das war jetzt in meinem Kopf. Das gefällt mir so gut, dass ich damit Mao Zedong gewinnen lasse. Vielen Dank. Und es treten gegeneinander an als nächstes Hammurabi. Hammurabi war der sechste König Babylons. Er war bekannt für den Codex Hammurabi, die älteste vollständig erhaltene Rechtssammlung. Gegen Stalin. Josef Stalin errichtete eine totalitäre Diktatur in der UdSSR, ließ unter seiner Herrschaft politische Säuberungen durchführen, wodurch Millionen vermeintlicher und tatsächlicher Gegner verhaftet, gefoltert und getötet wurden. Unangenehmer Zeitgenosse. Aber und anfangen darf Dominik. Genau, und was ist die Kategorie nochmal? Ich bin auch immer so, habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Nein, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die Frage lautet. Ah, Gott sei Dank, ja, wirklich noch nicht gesagt worden. Sehr gut. Wer wäre der bessere Gast bei der WOC-WM? Naja, also offensichtlich wäre es ja Stalin, weil tatsächlich, was wenige wissen, ist, dass Stalins Tochter bei der dritten Iteration der WOC-WM ja in den Top 3 gelandet ist und dann unter Tränen, als sie Bronze bekommen hat, gesagt hat, wenn mein Großvater das noch miterleben dürfte, der hat auch zeitlebens immer sich gedacht, hey, ich habe hier keine Zeit, Tyrann, ich muss so krass Tyrann sein, ich würde so gern mit einem WOC-WM Nein, ich würde gerne mit dem Bock einen Kanal hinunterfahren und da muss ich immer dran denken, wie Stalins Enkelin das immer gesagt hat, damals mit Stefan Raab. Ich sehe sie noch vor mir. Verstehe. Jürgen, also, deine Antwort. Dominiks Geschichten haben mehr Löcher als das Leichentuch von Hammurabi. Und ich glaube, dass der einfach sich mit einem Bock viel besser auskennt als der liebe Stalin, der einfach nur eine Fähigkeit hatte. Oder sagen wir mal zwei. Er konnte seinen Willen durchsetzen und er konnte sich famos seinen Schnauzbart trimmen. Ich kann das Argument nachvollziehen. Allerdings sehe ich die Fähigkeit jetzt nicht bei Hammurabi, der ja eher aus wärmeren Gefilden kam und einfach die dreist dumm erfundene Story ohne einen ordentlichen Hintergrund von Dominik lasse ich hier an der Stelle durchgehen. Deswegen kommt hier Stalin eine Runde weiter. Das sind doch alles Fake News hier. Ja. Also wirklich. Es treten gegeneinander an Tokugawa gegen Elisabeth die Erste. Tokugawa, Begründer des Tokugawa-Shogunats in Japan, einer der drei Reichseigner des feudalen Japans. Und Elisabeth die Erste, Königin von England. Ihre Regierungszeit war auch als elisabethanisches Zeitalter bekannt. Shakespeare, Francis Bacon und Francis Drake sorgten zu ihrer Lebzeit für Meisterleistungen. Im Übrigen ist Virginia nach ihr benannt. Und sie treten an in folgende Kategorie. Wer wäre wohl von beiden früher am Pool und beim All-Inclusive-Urlaub am Pool mit dem Handtuch die Liege zu reservieren? Jürgen, ich lasse dir den Vortritt. Naja, ich meine, das ist jetzt sehr naheliegend, ne, weil es eine sehr englische Tradition ist. Man meint immer, die Deutschen hätten das erfunden, aber eigentlich ist das eine sehr, sehr englische Tradition, sich mit Ellenbogen und anderen Teilen irgendwo breit zu machen. Und Elisabeth hat dem Ganzen noch eins draufgesetzt. Die hatte ja eine sehr brutale Schwester, wie man ja weiß, ne? Die hat mit harten Methoden den Glauben in England versucht durchzusetzen. Und ich glaube, dass die schon sehr viele Reibereien auch in der Kindheit hatten. Und deswegen hat Elisabeth ganz früh gelernt, die Ellenbogen auszufahren. Und das kommt ihr natürlich beim Rennen um die Poolliege sehr zugute. Was wenige wissen ist, dass die Nation, denen der zweite Protagonist angehört, dass die quasi die Liege erfunden haben. Das ist wirklich so, ist schade. Ich find's immer wieder schade. Ich bin regelmäßig auf Cocktailpartys, wo ich dann so rumstehe, ein bisschen Smalltalk betreibe und sage, hey, weißt du noch, die Japaner, die haben die Liege erfunden. Und das ist wirklich auch traurig, dass wir zu dritt jetzt so lange schon diesen Podcast machen und diese Information noch nicht bei euch angekommen ist und ich deswegen überhaupt argumentieren muss, dass die zweite Person die Japaner ist. Aber hätte der Erfinder der Poolliege wirklich diesen Krieg am Poolrand gebilligt? Bist du da wirklich von überzeugt, Dominik? Hör in dein Herz. Nein, aber tatsächlich, Jürgen, wie viel als erstes kann es noch werden, als dass du es erfunden hast? Ist es nicht der allererste? Ich bin raus. Naja, du bist definitiv der Erste, wenn du derjenige bist, der es erfunden hat. Denk mal drüber nach. Ich verstehe es nicht. Und damit gewinnt Elisabeth die Erste. Die war ja schon die Erste, ne? Ist ja im Namen. Das sage ich erst jetzt, weil sonst hätte er mir den Punkt nicht gegeben. Oder vielleicht erst recht. Es treten an Napoleon. Oh, den kenne ich sogar mal. Napoleon Bonaparte, revolutionärer Diktator, General und Kaiser der Franzosen. Was soll ich sagen? Er war ein durchschnittlich großer Zeitgesell. Gegen Mohandas Gandhi. Gandhi war indischer Rechtsanwalt, Publizist, Morallehrer, Asket und Pazifist. Wie kaum eine andere Figur der Geschichte trat sie gewaltlos ein, in dem Fall für die indische Unabhängigkeitsbewegung. Und die beiden... Die war bei Civilization 1 als Charakter spielbar. Ja. Krass, wir müssen echt mal wieder Ziff 1 spielen. Ja. Wir haben so viel vergessen. Und sie treten an in Folge. Nein, das Problem bei Ziff 1 war, dass du ja nur gegen 7 Nationen angetreten bist. Und es aber irgendwie 14 oder 15, 15 hat der Philipp vorhin 15, gesagt, gab. Und deswegen hast du oft, gerade wenn du immer eine ähnliche Startnation gewählt hast, oft immer nur einen Bruchteil davon gesehen. Wer von den beiden gäbe wohl die besseren Tipps als Teil des Dr. Sommer-Teams? Also, tatsächlich würde ich sagen, Napoleon Bonaparte gibt definitiv die besseren Tipps, weil ich weiß, ob keiner Nachfolger von Napoleon, und deswegen hat er sich mit Verhütung ja gut ausgekannt, offensichtlich. Und das ist ja wohl dann das Wichtigste bei aufblühender Sexualität, dass du quasi weißt, wie du deinen kleinen Napoleon vernünftig im Schach hältst. Folglich würde ich sagen, Napoleon Bonaparte. Ja, das ist ein bisschen kurz gesprungen, weil bei Napoleon ging es halt einfach auch viel um Macht und Dominanz und Macht durchzusetzen, seinen Willen zu kriegen, den anderen zu unterwerfen. Und das ist so gar nicht das, was in einer Dr. Sommer-Kolumne so an Wesenszügen gefragt ist, sondern da geht es um Gleichberechtigung, um Ermächtigung, um die sexuelle Freiheit, um das Leben. Und das, glaube ich, verkörpert ein Gandhi viel besser als ein Napoleon. Schwere Wahl. Ich finde das Argument mit der Kinderlosigkeit ist sehr gut, aber auch die Argumente rund um Gandhi gefallen mir sehr gut. Jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, ich wüsste bei einem der beiden, dass das einfach kompletter Bullshit ist, und von daher entscheide ich mich als Gewinner für Mahatma Gandhi, denn Napoleon hatte mehrere Kinder, sowohl in der eigenen Ehe als auch außerhalb, von daher... Dominik hat ja nicht gesagt, dass er keine hatte, er hat nur gesagt, er weiß von keinen. Das war, glaube ich, ein sehr ehrlicher... Hallo? Ja, eben. Ja, wobei auf der anderen Seite, das würde ihn ja vielleicht nicht davon abhalten, Ratschläge zu geben, aber die wären nicht allzu gut, und es hieß ja auch die besseren Tipps, von daher lasse ich dann hier Mahatma Gandhi eine Runde weiterkommen. Und wir kommen zur letzten Begegnung, und das ist zwischen Shaka Zulu, König der Zulu. Unter seiner Herrschaft fiel der Aufstieg der Zulu von einem kleinen Clan zu einem mächtigen Volk mit Macht über einen großen Teil des Gebiets des heutigen Südafrikas. Gegen Montezuma. Auch Moctezuma II., Herrscher der Azteken während der spanischen Eroberungszüge. Der war allerdings dermaßen unpopulär, dass Cortés, also der spanische Eroberer, sogar gegen ihn mit seinen eigenen Leuten mobil machte und da 30.000 Native People im Kampf gegen ihn rekrutierte. Und dann kam Montezumas Rache. Ja, welche Kategorie wähle ich hier jetzt auch wieder das hochwissenschaftlich aus? Und zwar... Wem würdet ihr von den beiden eher eure Kinder anvertrauen? Jürgen darf anfangen. Das ist eine sehr, sehr schöne Kategorie. Also ich muss ja schon aus innerer Verbundenheit heraus den Herrn Zulu wählen, denn das war immer eine meiner liebsten Startnationen, denn obwohl es da unten relativ wenig, also im Süden, um fachlich korrekt zu bleiben, obwohl es da relativ wenige Ressourcen gab, es gab auch relativ wenige Feinde, und das ist, um in der Civilization-Logik zu bleiben, ein sehr ruhiger Einstieg in das Spiel in der Regel, wenn die Feinde weit weg sind. Und das würde ich auch für meine Kinder mir wünschen. Also das ist einfach, dass sie ruhig und behütet aufwachsen an einem Ort, wo einfach nicht so wahnsinnig viel passieren kann. Und von daher ist meine Wahl pro Zulu. Dominik. Ich habe jetzt tatsächlich Angst gehabt, dass du die offensichtliche Antwort mir vorwegnimmst, weil umgekehrt hätte ich tatsächlich Probleme gehabt zu argumentieren, aber so ist der Sieg mir sicher. Denn es ist offensichtlich Montezuma, wie heißt der Montezuma? Ja. Mhm. Weil du würdest deine Kinder jemandem anvertrauen, dessen Namen du nicht kennst. Ich habe nur die genaue Aussprache, war mir nicht ganz klar. Ja, okay. Das Ding ist, während hier dein Zulu-General ja offensichtlich bekannt ist durch Schnetzgereien und Gewalttaten, ist das größte Vermächtnis meines, mit Durchfall in Verbindung gebracht zu werden. Schlachten zu lassen. Und also so schlimm kann er ja offensichtlich nicht gewesen sein, was er getan hat, wenn alles, woran man sich erinnert, einfach nur ein wenig Durchfall ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, schon am frühen Kindheitsalter mitzukriegen, dass das Leben manchmal ein bisschen scheiße sein kann, aber man trotzdem Spaß haben kann. Und deswegen erscheint es mir ziemlich offensichtlich, dass das die Wahl wäre für mich. Vor allem, wenn der Babysitter auf dem Klo sitzt den ganzen Tag. Ja, ne, klingt schlüssig. Gut, dann, ich hätte es jetzt nicht genommen, aber wenn sich auch Jürgen einig ist, dann entscheiden wir uns an der Stelle für Montezuma. Und damit stehen jetzt in den Startlöchern für die nächsten Runden in zufälliger Reihenfolge Alexander der Große, Genghis Khan, Friedrich II., Mao Zedong, Mahatma Gandhi, Stalin, Montezuma und Elisabeth I. Und wie das weitergeht, hört ihr in der nächsten Folge von Achtelfinale. Bis dann. Vielen Dank. Wir müssen aber jetzt noch auflösen. Ja. Müssen wir nicht noch auflösen? Müssen wir nicht noch auflösen? Was noch auflösen? Naja, du hast ja einen reingeschummelt. Stimmt. Ich schau mal gerade. Ja, die also Person ist auch schon rausgeflogen sozusagen. Ich hätte jetzt gesagt, dass Kleopatra, es kann nicht Kleopatra und Ramses in dem Spiel gewesen sein. Dominik, eigentlich. Was ist deine Einschätzung? Kleopatra war nicht dabei. Korrekt, ihr habt recht. Kleopatra war in der Form nicht drin. Tokugawa habt ihr vermutlich auch nicht gespielt. Also kommt mir nicht bekannt vor, ja, tatsächlich. Ja. Weil der war, es gab Japan gab es nicht. Nee. Ja, weil der war nur in der NES-Version drin. Dafür war Shaka rausgenommen in der NES-Version. Oh, okay. Warum? Ich vermute, da das NES ja auf dem Famicom basiert, also in der japanischen Version des NES, vermute ich, dass die erste Version von Civilization für den, also sozusagen dann auf der, für den NES auf der Famicom-Version basiert. Sprich, dass das Spiel sozusagen erstmal auf von Nintendo auf ihr Spielesystem in Japan portiert wurde. Und da hat man gesagt, okay, alles klar, wir brauchen hier jemand Lokalen. Und dann sozusagen kam das Ganze wieder als Übersetzungsjob zurück nach Europa, Nordamerika und so weiter. Und da hat man es dann so belassen. Ist meine Vermutung. Okay. Okay. Gut, aber dann sind wir jetzt alle ein bisschen schlauer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.